Fahrzeuge, Lars und die Geschäfte des Volkes, Meinung sind nicht mehr. Schnell bereichern, schnelle Macht, eure Taschen sind nicht leer. Sie schwitzen, Angst vor Wahrheit, vor dem Licht. Schweine, Äuglein, gierig blitzen, doch ich rotz euch ins Gesicht. Sprich deine Gebete, mächtiger Mann, denk an alles, auch an dein Geld. Bitte, dass dir keiner was antut, ich weiß, dies erst nicht mehr. Spitzen, Angst vor Wahrheit, vor dem Licht. Schweine, Äuglein, gierig blitzen, doch ich rotz euch ins Gesicht. Schwarze Gelder, schmutzige Geschäfte des Volkes, Meinung zählt nicht mehr. Schnell bereichern, schnelle Macht, eure Taschen sind nicht leer. Sie sich schwitzen, Angst vor Wahrheit, vor dem Blick. Schweine, Äuglein, gierig blitzen, doch ich rotz euch ins Gesicht.